Sunday Service. Wir hörten gerade The Traveling Band, die kommen aus Manchester, haben im Herbst letzten Jahres mit The Big D-Freeze eine neue Platte veröffentlicht, die ja so ein bisschen folkrockig daherkommt. Und ja, Song von dieser Band, der hieß gerade eben, wie hieß denn der? Ich glaube, Making Eyes müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe beim Tracklisting auf dieser Platte. Heute beim Sunday Service gibt's ruhige Musik, bisschen folkig angehaucht, einmal mit Jessica Pratt, damit alles der Roberts, die erste kommt aus den USA, der zweite aus Schottland, haben beide ganz unterschiedliche Herangehensweisen an ihre Folk-Eskapaden. Eskapaden gibt's auch von Deichkind, ihr neues Album Niveau, weshalb, warum erscheint diese Woche und hier gibt's einige Songs draus zu hören. Dann gibt's nette Musik, ein bisschen 70er Gitarren-stylig von Liam Hayes. Ich habe Neues für euch von den Dodos. Kitty, Daisy, Lewis sind dabei mit ihrem, gut klasse Vintage-Sound. BC Camplight macht schöne Musik. Außerdem neue Singles heute von Kate Tempest, von, wie heißt er hier noch gleich? FB, also Fimba Bravo. Ich habe Calexico für euch dabei und auch The Go Team, also volles, fettes Programm hier beim Sunday Service. Und weiter geht es mit The Sidekicks. I wanna try. Sidekicks hörten wir gerade mit ihrem Song Blissfield MI. Das MI spielt für Michigan, schätze ich mal. Und Blissfield dürfte dann so ein Ort in diesem US-Bundesstaat sein. Die Sidekicks kommen aus den USA, machen ziemlich geradeaus gestrickten College-Pop, College-Rock, wie man das nennen möchte. Aber die Platte hier, Runners in the Nerfed World, macht richtig viel Spaß. Die haben so ein bisschen Punk-Wurzeln, kommt auch so ein Tick raus in das Ganze. Und eine Platte, wo man erstmal hören denkt, Mensch, ziemlich glatt geschliffen. Aber nach ein paar Umdrehungen macht sie dann doch richtig viel Spaß. Produziert, habe ich letzte Woche schon mal erzählt, von Phil Eek das Ganze. Der ist ja Hausproduzent bei diversen Indie-Größen und die Sidekicks konnten sich den jetzt auch mal leisten auf ihrem neuesten Album. Noch ziemlich unbekannt, aber sicherlich demnächst ein bisschen bekannter vielleicht. Ich meine, Weltstars werden sie nicht werden. Das sind Manet's Beach. Die haben letzte Woche mit Red World eine Platte rausgebracht, die ziemlich guten, quirligen Indie-Pop liefert. Hier kommen Manet's Beach mit Come On, Give Up. We'll be right back. Trend geht zur Anti-Durchhalte-Parole. Das war der Song Come On, Give Up. Also hör auf, versuch's gar nicht erst weiter. Von Menace Beach, von ihrem Album Red World. Menace Beach kommen aus Leeds, haben bisher erst einige Singles und EPs veröffentlicht. Und die Band um Ryan Needham und Liz Violet wird komplettiert von drei anderen Leuten, die in anderen Bands aus Leeds auch spielen. Zum Beispiel Sky Larkin, Hookworms oder auch You Animals. Das sind die drei Bands, wo die Mitglieder ansonsten noch mitwirken, die hier das Ganze komplettieren. Also ein Sammelbecken der Leedser Indie-Szene, die sich hier bei Menace Beach sozusagen versammelt, musikalisch erfindet. Dieses Quintett nichts Neues, macht aus altbekannten, wundervollen, krachigen Indie-Pop. Die flimmernden Gitarren erinnern so ein bisschen an US-amerikanische Noise- und Indie-Bands der 90er, wie Pavement zum Beispiel. Dann die Effektgeräte haben sie sicherlich Secondhand bei Marbury Valentine erstanden und die funktionieren immer noch erstaunlich gut. Und der Boy-Girl-Gesang von Ryan und Lisa sorgt für disharmonische Melodien und runden das Debüt zu einem Hit-Album ab. Die Ohrwürme, die schälen sich nach und nach heraus. Man braucht ein paar Durchläufe dafür, aber es lohnt sich. Hier nochmal Menace Beach mit Dropouts. Beach, eine Band, denke ich mal, von der man noch hören wird dieses Jahr. Hat ja auch gerade erst angefangen, ne? Das Jahr 2015 hat noch ein bisschen was vor sich. Dropouts, gerade eben Menace Beach von ihrem Album Red World, also Rattenwelt. Das Cover ist ziemlich grausig. Ich glaube mal, die Sängerin hier ist vorne auf dem Cover zu sehen, ziemlich bunt angemalt, so mit Buntstiften verunschönert und das sieht wirklich ein bisschen krass aus. Also den Preis fürs beste Albumcover gewinnen sie damit sicherlich nicht. Preise eingeheimst im letzten Jahr hat Kate Tempest mit ihrem Debütalbum und schwuppdiwupp gibt es schon eine neue Single, Bad Place for Good Time. Hier kommt sie, Kate Tempest. Sky like milk this morning, Sirens flash like Christmas lights. Behind every window, someone's alive. My eyes are too sore though, the days are too bright. The wall is too tall to sit on without swaying. The day is too new to be over for ages. All over this city, people are hungry for things that they don't know the names of. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. I can't take the stench anymore. Nothing is real. Nothing is trying to even pretend that it is. The adverts are too loud. The whole place is shrouded in mist, a mist we can't see, but it sticks in our throats when we're out for a couple. We don't want no trouble, but trouble wants us, and we fall in the rubble and we give it our blood and go home for a cuddle. And this is enough for you, this is enough, but this is not enough, not at all. And this is enough, this is enough, this is not enough, not at all. But here is a tree growing steadily, steadily, not being nothing but all that it is, not even grumbling. Holding its own in the concrete, the rumbling of cars and the dog doesn't want anything. It is what it is and I feel it. I'm dwarfed by its wisdom, I'm lit by its colors. I feel every fiber and this is survival. Be what you are in the mess and the violence. Don't collect rivals, seek out a silence. Find something sacred in all of this silence. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. I breathe out and walk off, the wall holds my weight still. Legs thick as roots as they carry me deeper down. Even when nothing is true and love hates you, there's always some small bit of peace to be found. Even when nothing is true and love hates you. Even when nothing is true and love hates you. Even when nothing is true and love hates you, there's always some small bit of peace to be found. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Soll ich ins Café stürmen? Die Avocado ist nicht reif. Ey, das Ladegerät ist mir ein Tick zu heiß. Ich hab durchgemacht, Argonal oder Elmex. Die liegen am Strand, sind zu schnell weg. Mach den Film aus, ich will den nicht sehen. Der hat nur 6 Punkte bei IMDb. Was? Dauert wohl doch ein bisschen länger mit dem Wurfzelt. Wozu die Ebenen kein Kilo vorzählt. Diese Domain ist leider schon vergeben. Mit diesem Problem, wie soll man denn da leben? Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Also rechtlich muss der Postmann zweimal klingeln. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Wieso macht der Kühlschrank so komische Geräusche? Ey. Mein Toaster ist immer voller Krümel, ja. Und immer klingelt es, wenn ich schnell mal was bügel, ja. Werbung in der Post, obwohl es da deutlich dran steht, ja. Erst anrufen, dann nicht rangehen. Geldstück so groß wie das Sparschwein. Nichts kompatibel, das darf doch nicht wahr sein. Zu wenig Bass und zu viel Musik. 2 Minuten rum und noch kein Retweet. Also letztens habe ich so einen Zitronenjoghurt gegessen. Und dann war der alle und dann habe ich so den Löffel reingestellt. Und ist ja immer umgefallen, der Becher. Also das fand ich echt schwach vom Universum. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Wieso ist denn hier kein Aldi neben Edeka? Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Noch eine Woche Urlaub, ich will nach Hause. Zu wenig Empfangsbalken in Berlin und keine neue Platte von Avril Lavigne. Oh, kaum noch Süßkartoffeln, LTE schon wieder gedrosselt. Die Limited Edition ist immer noch da, zu schwieriger Verschluss hinten am BH. Lachs Tata für die Katze ist raus. Also Leitungswasser kommt mir nicht ins Haus. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Nochmal. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Den Rückspiegel mit der Hand einstellen? Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. Ganz ehrlich, das ist mehr als lebensgefährlich. I mean, hello. Oh my gosh. Oh my gosh. Mehr als lebensgefährlich kann es sein, solche Musik zu hören. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Mehr als lebensgefährlich, das war ein Song von, na klar, Deichkind, hat man erkannt. Die Beats so zusammengeschraubt, das machen nur die Jungs mit frechen, originellen Alltagstexten dazu. Diesmal nicht ganz so sozialkritisch, wie man sie sonst so gewohnt ist von Deichkind. Die Beats, ja, eigentlich in der Machart wie immer, manchmal auch mit ziemlich viel Wiederholung beim neuesten Album dabei. Und das heißt Niveau. Weshalb, warum? Das neueste Album hier von Deichkind erscheint diese Woche und ich muss ehrlich sagen, mich haben sie diesmal textlich als auch musikalisch nicht überzeugt. Das haben sie, glaube ich, bei keinem Album bisher geschafft. Aber dieses Mal war so ein, zwei Songs, wo ich dachte, wow, großartig, für dieses eine Lied, dafür werden sie gefeiert. Und klar, das ist meist natürlich auch dann der Fall. Dieses Mal fehlt das ein bisschen. Einzig vielleicht die Single Denken Sie groß, die auch schon mal vor zwei, drei Wochen lief, hat ein bisschen Hitpotenzial. Der Rest ist dann doch ein bisschen, sag ich mal, belangloser Deichkind. Da ist vielleicht eine kleine Kreativitätspause mal angesagt. Wer weiß. Niveau weshalb, warum? Auf jeden Fall das neue Album von Deichkind. Angelehnt an die Sesamstraße, wieso, weshalb, warum? Das können Deichkind natürlich auch. Wir hören nochmal rein. Eben, wie gesagt, ihr Song mehr als lebensgefährlich. Hier kommt Die Welt ist fertig. Alle Häuser sind verpixelt und die Kinder sind im Bett. Ganz Dubai hochgezogen und Sylt ist endlich weg. Alles erledigt, die Welt ist fertig. Wir bedanken uns für jede Mitarbeit ganz herzlich. Alle Straßen sind geteert, Gelsenkirchen liegt am Meer. In Grönland wachsen Palmen, alle Groschen sind gefallen. Zeitumstellung abgeschafft, alle Tattoos abgemacht. Keine Ampel zeigt mehr rot, wir lassen das jetzt so. Die Welt ist fertig, endlich fertig. Die Welt ist fertig, so richtig fertig. Die Welt ist fertig, einfach fertig. Ganz schön fertig. Endlich ist alles nummeriert und besprochen. Alles ist gepolstert, alle Rekorde gebrochen. Alle CDs sind nach Farben geordnet. Alles verlinkt, enteist und alle Waren imported. Endlich sind die Konten voll, alles ist zu Ende gedacht. Keine Fragen mehr, alles unter Dach und Fach. Diese Welt ist jetzt komplett, letzter Blick aufs iPhone-Check. Deichkind spielt die letzte Show, Ferris macht die Füße hoch. Die Welt ist fertig, endlich fertig. Die Welt ist fertig, so richtig fertig. Einfach fertig. Die Welt ist fertig. Wir haben das klar gemacht, das Ding nach Haus gebracht. Die Welt ist fertig, endlich fertig. Ein Trauma, Schutt und Asche, ne richtig runde Sache. Die Welt ist fertig, so richtig fertig. Ein echtes Unikat, nicht aus dem Supermarkt. Die Welt ist fertig, fix und fertig. Alles erledigt, viel mehr geht nicht. Diesmal hält sie für ewig und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Die Welt ist fertig, endlich fertig. Die Welt ist fertig, so richtig fertig. Die Welt ist fertig, einfach fertig. Die Welt ist fertig, leider fertig. Die Welt ist fertig, kann man auch doppeldeutig verstehen hier bei Deichkind. Fertig im Sinne von endlich am 8. Tag der Schöpfungsgeschichte komplettiert worden oder fertig, was einfach total kaputt ist und nur noch Drogen nimmt. Ja, keine Ahnung, die Welt ist fertig. Das war ein Deichkind, der Song vom neuesten Album Niveau. Weshalb? Warum? Bei der nächsten Platte habe ich mich ein bisschen irritieren lassen vom Kürzel, des Namens, der Initialen FB, nämlich abgekürzt. Und ich dachte, das wäre Fimba Bravo oder Fimba Bravo, der auch so ein Schriftstück hat mit FB auf seinem Plattencover. In diesem Fall ist es aber nicht Fimba Bravo, sondern es ist Future Brown. Das ist Hip-Hop-Kollektiv, so eine Supercrew aus diversen Leuten zusammengesetzt, die sowohl auf der einen Seite den amerikanischen klassischen Rap vertreten, als auch von der englischen Seite ein bisschen Grime, Dancehall und Reggae mitbringen. Vom gleichnamigen Album, welches demnächst erscheint, Future Brown, hier der Track Room 302. I know you wanna hit that. Tell your bitch 50 feet she can get back. Right. I'm trying to seduce you. I got a couple hundred ways I can use you. Right. You pull up in that whip all black with a bitch in the back. What she wanna come to? Fuck that. No, you wanna touch that. I be weighing up in the room number 302. Two cups of tequila, put your mind on. Why can't we be faithful when we're not alone? Physical attraction, I ain't gotta tax him. He know what he want when he ready. You been going steady with the girl in your dreams, but the girl in your bed ain't shit like me. So make me in one room and cut yourself on off. Searching for the one, baby, you look lost. So when you wanna play, I can be a jerk like I came from the Bay. Say that you in love, but the love ain't real. Cause if you was in love, then you wouldn't wanna feel. I love my body. Say what's on your mind, tell me your mind. Dress, let me pull you up. Watch my lion dress, let me show you some. I know you wanna hit that. Tell your bitch 50 feet she can get back. Right. I'm trying to seduce you. I got a couple hundred ways I can use you. Right. You pull up in that whip all black with a bitch in the back. What she wanna come to? Fuck that. No, you wanna touch that. I be weighing up in the room number 302. You make me feel like an addict. I need you here right about 11, going on 12. Just ring my bell, and if she asks, don't give her details. Got it. One on one, don't be fun. You belong to me. Don't feel bad, don't be fun. Wait, just come and stay. Take another shot, make you feel right when it's wrong and you not. Face that truth. What you wanna do? You ain't gotta answer 302. Wanna make me dare, baby? Wanna make me dare? Wanna make me dare? Make you say. Say what's on your mind, tell me your mind. Need you a trick in your life, let me get in your life. You've been highly stressed, let me pull you up. Watch my lion dress, let me show you some. I know you wanna hit that. Tell your bitch 50 feet she can get back. Right. I'm trying to seduce you. I got a couple hundred ways I looking usual. Right. You pull up in that whip all black with a bitch in the back. What she wanna come to? Fuck that. No, you wanna touch that. I be weighing up in the room number 302. If I was a river, I'd carry you home and roll you in my arms so you won't be alone. I would wash away your tears, cut you diamonds from the storm. If I was a river, I would carry you home. If I was a mountain, I'd stand by your side. I would be there in the dark, a place where you could hide. I would guard you from the storm, and my path would be your guide. If I was a mountain, I would stand by your side. If I was an ocean, I'd lie in the sun. I would open up the waves and let the rivers run. I would welcome all the seas till the waters became warm. If I was an ocean, I would lie in the sun. Wade in the water, blessed by the sea. Wade in the water, come go there with me. If I was a forest, I would bow down my head. I would stand back in the shadows and let you go instead. I would offer you some shade. I would offer you my bed. If I was a forest, I would bow down my head. If I was a free man, I would walk to the sea. I would sever every chain until all men were free. I would open every door so that all blind men could see. If I was a free man, I would want you with me. If I was a river, I'd carry you home. I would roll you in my arms so you won't be alone. I would wash away your tears, cut you diamonds from the stone. If I was a river, I would carry you home. If I was a river, I would carry you home. Hört den Sunday Service und das gerade eben war Willie Nile. Der macht schon seit 3,5 Jahrzehnten Musik, eigentlich eher so ein bisschen rockiger unterwegs, der amerikanische Musiker, jetzt aber mit einer sehr introvertierten Platte, I Was a River heißt die, da spielt er sehr viel Klavier drauf, wie gerade eben zu hören war, bei dem Titelsong I Was a River von Willie Nile. Erschien das Ganze auf Blue Rose Records, einem Label irgendwo im Schwabenländle. Auch die nächste Platte aus diesem Labelstall von Rich Hopkins and Luminarius. Rich Hopkins ist auch so ein bekannter Name, wenn es um Desert Rock Made in Arizona geht. Und ja, er er hat schon in diversen anderen Bands mitgespielt. Luminarius ist so eine Zusammenstellung von bekannten Musikern, mal als Trio, mal als Quartett, mal als Quintett unterwegs, mal als loser Haufen von, ich weiß nicht, irgendwelchen Trinkfreunden wahrscheinlich. Und auch von ihm ist eine neue Platte, Tombstone heißt die. Und wir hören hier den Song Hang On. Child who doesn't get his way, the voice inside just keeps on saying, hang on. Didn't make much sense, but I sure get it now. Don't know how it works, so don't ask me how. Just keep counting the days like hours, hang on. Doesn't make me right, I sure ain't sure. Sometimes things ain't got no cure. It's times like that we gotta endure. Hang on. You didn't win the fight, but you can say you fought. Didn't go the way that you thought. Things will turn around, cause you've been taught to hang on. Das waren Rich Hopkins and Luminarius, der Song vom neuesten Album Tombstone. Da gibt es viele Amerikaner Psychedelic Rock Klassiker drauf zu hören. Also Klassiker nicht in dem Sinne, dass schon welche sind, sondern die einfach so klassischen Sound haben. Ich glaube, so was die Popularität von diesem Arizona Sound ja, wer da am besten, am populärsten jeweils mit war, das sind natürlich Calexico. Joey Burns und John Convertino haben ja in letzter Zeit so ein bisschen Spagat gemacht. Das letzte Album war musikalisch sehr von Algerien beeinflusst und jetzt bringen sie im Februar ihr neues Album raus. Cumbia de Donde heißt das und da gehen sie zurück zu ihren Wurzeln, nämlich nach Mexiko. Mexico City wurden das Album oder zumindest einige Teile davon auch aufgenommen und hier schon mal für euch der Track. Ach Quatsch, umgekehrt. Edge of the Sun heißt das Album und der Song, den wir jetzt hören hier, da ist Cumbia de Donde. Hier kommt Calexico, ganz mexikanisch. Ich sehe schon die ganzen Salsa-Kurse, wenn demnächst ausgebucht sein, wenn Calexico eine ganze Platte mit solchem Sound abliefern sollte. Cumbia de Donde hörten wir von Calexico. Geschrieben dieser Song von Joey Burns zusammen mit Sergio Mendoza. Der kommt auch aus Arizona, aus Tucson, aber macht eigentlich eher sonst so wirklich Cumbia und Rumba-Musik und hat das mehr im Blut, schätze ich mal, als Joey Burns. Aber auf jeden Fall dieser Song hier, schon mal eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Edge of the Sun heißt das kommende Album von Calexico. Das erscheint erst im April. Die Single gerade, die ist dann ab Februar zu haben. Und Februar ist auch nicht mehr so lange hin. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht hier. Der Januar ist auch schon fast um. Es ist reinster Wahnsinn. Hier geht's weiter mit Gusta und dem Track Long Night. Thank you. Den Song Long Night von einer Band namens Guster. Ich habe von der noch nie was gehört. Die gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Haben sich gegründet 92 in Nordamerika und gehören dort irgendwie zu dem Klüngel der amerikanischen Indian Alternative Bands und haben es trotzdem nicht geschafft, hier in mein Ohr zumindest oder an mein Ohr zumindest mal zu kommen. Die neue Platte hat es hingekriegt. Evermotion heißt sie, wurde produziert von Richard Swift, der schon Leuten wie Foxy Gin und auch Damian Gerardo den letzten richtigen Schliff verpasst hat. Hier bei Guster macht er das auch richtig. Die Platte ist wirklich ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Ziemlich verträumter, langgezogener, ruhiger Pop, der hier drauf zu hören ist. Und die Platte gefällt, hat keine Höhen und Tiefen, aber auf jeden Fall ein hohes Niveau. Weiterer Song von dieser Platte kommt jetzt und der heißt Kid Dreams. Thank you. as it seems. Kid dreams. What did I want? What did I need? I got 3 squares a day. I got a bed for sleep. I couldn't shake a deep belief in a pretty girl who would save me. And then sure enough, they would call my bluff. They'd jab, trip me up, hit right between the eyes, boy. Fill my cuts with salt, slowly I dissolve. That was all they saw, boy with beady eyes. Guess you want me complete in the dark, not as hard as it seems. Never thought that you'd come back. This is not taking back my heart. I will not save you.